Ich gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich sage es ganz deutlich, wenn sie gut präsentiert werden, sind diese Little Sisters Gold wert. Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Ryan hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. Fontaine ist tot. Schlecht für Fontaine. Gut für Souchong. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tannenbaum verschwunden, Fontaine verschwunden und Souchong weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Souchong. Fontaine, dieser Hurensohn, macht einem Angst. Aber Ryan ist dafür ein geiziges Arschloch. Man kann den Schutzanzug nicht wiederverwenden. Mensch, Hauttransplantat und Organe. Alles kommt direkt in den Anzug, sonst funktioniert er nicht. Ryan sagt, Big Daddies sind zu teuer. Ryan kann mich mal. Krieg ist schrecklich. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht, außer Su Shong. Su Shong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Su Shong. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Su Shong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Su Shong muss darüber nachdenken. Diese Big Daddies stinken furchterregend. Vielleicht könnte man das ändern. Aber die Little Sisters scheinen diesen Geruch zu mögen. Jetzt brauchen wir Rekruten. Wenn du ein Big Daddy wirst, gibt es keinen Weg mehr zurück. Aber Ryan sagt, keine Sorge, Rekruten finden ist kein Problem. Dieser Ryan ist ein guter Mann. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen, aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen, auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind habe ich dich reingelegt. Oh, meine arme Moira. Oh, mein kleines Baby Patrick. Vielleicht lege ich mir eines Tages wirklich eine Familie zu. Dann kann man euch Blödmänner besser verarschen. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Frau und ich dich in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens 2 Jahre alt. Ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleiner. Manches im Leben tut einfach weh. Du spielst ein schwaches Blatt, Kleiner. Du bist nur zu gespleist, um es zu merken. Schleich dich lieber nach Hause zu deiner Gänsemutter. Andernfalls wirst du gleich Dreck fressen. Du spielst ein schwaches Blatt, Kleiner. Du bist nur zu gespleist, um es zu merken. Schleich dich lieber nach Hause zu deiner Gänsemutter. Andernfalls wirst du gleich Dreck fressen. Der Teufel ist genau hinter mir. Ich hab seinen Anblick langsam satt. Letzte Chance, Kleiner. Gib auf, dann überlasse ich diesen Schrotthaufen dir und deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture ein Aquarium. Okay, okay. Du willst es also wirklich austragen. Ich bin dabei. Aber ich habe das gesamte Adam der Stadt, mein Lieber. Und ich habe auch vor, es einzusetzen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe mich während meiner ganzen Zeit in diesem Aquarium hier noch nicht einmal selbst gespleist. Hab gedacht, es wäre falsch, das Geschäftliche mit dem Vergnügen zu vermischen, aber da kannst du allen anderen Stoff vergessen. Reine Zeitverschwendung. Dieses Zeug ist der pure Wahnsinn. Mit der Dosis wäre vielleicht ein normaler Arbeiter zufrieden oder so ein Bürohengst. Aber ich brauche mehr, mehr, mehr. Ich will mich so lange spleißen, bis nichts mehr da ist. An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden außer Schmerzen. Das war's, Kleiner. Es war ein langer Weg, aber du erinnerst dich an das meiste ja sowieso nicht mehr. Ich habe dich als kleines Kind in ein U-Boot gesetzt. Weißt du, eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin. Eine Schande, dass es so gelaufen ist, Kleiner. Wir beide hätten hier unten den Laden schmeißen können. Jetzt gibt's für dich nichts mehr. Nur noch ein großes, kaltes Nichts. Sieh dich um, Kleiner. Glaubst du, hier unten würden Möchtegern-Helden irgendwas zählen? Du hast den traurigen Rest von Ryans geplatzten Träumen vor dir. Glaubst du, irgendwas hier ist es wert, gerettet zu werden? Dann kannst du ja bleiben und mit dem Rest dieses Parks absaufen. Hat die Gänsemutter dir derartig das Gehirn gewaschen? Haha, Mann, du kannst über Ryan sagen, was du willst, aber bei einem hatte der Alte recht. Du schaffst es nicht einmal, einen Schritt zu machen, wenn dir nicht jemand das Kommando gibt. Glaubst du, du kannst deine Verwandlung in diesen Blechkameraden wieder rückgängig machen? Haha, die verrückte Gänsemutter hält ein Casting für die Frankenstein-Parade ab. Und du bist ganz vorn mit dabei. Rapture gehört jetzt mir. Und ich verfüge über das Adam. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich Angst vor deinem Blechanzug habe, oder? Wo willst du hin? Zurück zu deinem Leben? Zu deiner Familie? Das sind alles nur Märchen, Kleiner. Sie sind genauso real wie das, was täglich in der Zeitung steht. Armer Teufel. Eine Laune der Wissenschaft. Ein Kind ohne Mutter. Das Ergebnis eines unausgereiften Experiments. Du hast es übertrieben, Kleiner. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich zum Haus der Gänsemutter gehen und es auseinandernehmen. Stück für Stück. Kind für Kind. Und das hast du ihnen eingebrockt. Sieh dich doch mal um. Hier gibt es nichts mehr zu retten. Rapture ist ein Mausoleum, eine gottverfluchte Friedhofsgeisterbahn. Und du und diese Polen, ihr seid nur Gespenster darin. Warte nur, bald wirst du es verstehen. Gut, ich höre das Quäken des Stimmenverzerrers und ich kann mir vorstellen, wie du mit diesen schrecklichen Pheromonen stinkst. Sobald du die Frankenstein-Stiefel gefunden hast, wirst du bereit sein. Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut, nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Die Stiefel. Ich war mir so sicher, dass die Stiefel hier sind. Verdammt! Ach, worauf wartest du denn? Schnapp dir den Idioten! Da, du musst die Nadel der Little Sister benutzen, um Fontaine sein Adam herauszusaugen. Das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. Gut, gut. Begib dich jetzt in den Autopsiesaal und verabreiche dir eine Injektion. Wir haben die Kleinen von Anfang an auf bestimmte Duftstoffe geprägt, auf die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach draufklatschen wie Aftershave. Man benötigt 3 Durchgänge einer professionellen Beschichtung mit dem Zeug. Dann wirkst du so anziehend auf die Kleinen wie Nektar auf Bienen. Hier musst du dir die 3 Pheromone zusammensuchen, damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy. Hier findest du den Stimmenverzerrer, mit dem du dich wie ein Big Daddy anhörst. Grässliche Kreaturen. Na, Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine, erschaffen. Suche die Einzelteile des Anzugs und führe die Little Sisters. Nein, du willst immer den leichten Weg gehen, was? Aber es ist nicht immer so einfach. Ein Big Daddy ist nicht nur eine Hülle. Der Anzug wird ein Teil von dir. Wenn du dich einmal in einen Big Daddy verwandelst, wirst du immer einer bleiben. Verstehst du? Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Die Mädchen bleiben besser bei dir. Lieber bei dir, als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Du warst sehr gütig zu meinen Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Even in the gathering dark, you light a candle. You have saved the little ones when you might have shown your cruelty. I am sending something your way to demonstrate our thanks. Die Kleinen hatten nie jemanden, um den sie sich scharen konnten, außer mir. Und ich bin ja nicht der Rede wert. Du gibst ihnen Hoffnung und dafür bin ich dankbar. Ich werde dir etwas schicken, um dir unsere Dankbarkeit zu zeigen. Ich habe schreckliche Dinge gesehen und noch schlimmere Dinge selbst vollbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine Kleine. Sie wird dir behilflich sein. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert, nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine Kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Was kann ich schon für die Kleinen tun? Ich bin beschmutzt durch meine Sünden. Aber du, vielleicht kannst du ihnen eine Zukunft eröffnen, die ich gar nicht ermessen kann. Eine Kleine ist mit einem Geschenk auf dem Weg zu dir. Sei bitte vorsichtig. Nur die Kleinen können diese Türen öffnen. Du musst sie beschützen. Jetzt ist es nicht mehr weit. Fontaine ist ganz in der Nähe. Sieh dich vor. Die Ernte wird bestimmt die Splicer herlocken. Sei auf der Hut vor den Splicern. Die Ernte wird bestimmt die Splicer anlocken. Achtung! Es kommen bestimmt noch mehr Splicer. Was tut sie da? Bestimmt greifen noch mehr Splicer an. Da kommen die Splicer! Pass auf! Eine der Kleinen ist verletzt! Vorsicht! Die Kleine ist in Gefahr! Achtung! Die Kleine! Oh nein! Du konntest sie nicht beschützen. Was hast du getan? Du hättest sie retten müssen. Nein, jetzt haben sie die Kleine erwischt. Wenn eine der Kleinen fällt, kannst du an einem Lüftungsschacht eine andere rufen. Aber jedes verlorene Leben ist eine Sünde. suche einen Lüftungsschacht und rufe eine andere Kleine herbei. Die Kleinen haben ein Geschenk für dich, mit dem sie dir für deine Güte danken wollen. Du kannst es an jedem Gatherer's Garden Automaten abholen. Die Kleinen werden dich zu Fontaine führen, aber du musst ihr Beschützer sein. Suche einen Lüftungsschacht und rufe eine weitere Kleine. Du musst sie aus ihrem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Worauf wartest du? Schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. So viele Helme. So viele Kleine, die es zu beschützen gilt. Worauf wartest du? Ramm ihm die Nadel rein! Los, geh jetzt! Stich mit der Nadel zu! Ach, vergiss die Stiefel. Such den Anzug und den Helm. Du musst die Kleinen beschützen. Sie sind nicht mehr von Adam durchsetzt und sind daher genauso verwundbar wie normale Kinder. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Such einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Davon hast du jetzt genug. Was ist los? Warum sind die Stiefel hier? Sie sollten bei Failsafe Armored Escorts sein. Ach, egal. Nimm sie. Nimm sie! Ach, sieh dich an. Du siehst genau aus wie diese. Ach, was haben wir nur getan? Was haben wir? Jetzt die Stiefel. Gut. Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Pheromone aufzutreiben und deinen Geruch zu verändern. Außerdem musst du noch die Stiefel finden. Gut, jetzt musst du noch deine Stimme verändern und dir ein paar Stiefel suchen. Wunderbar. Jetzt brauchst du nur noch den Helm. Stiefel und Anzug. Du musst nun zurück zu Failsafe Armored Escorts und dir einen Helm besorgen. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Das ist gut. Wir schaffen es noch, dich zu einem richtig abstoßenden Monster zu machen. Der Helm und ein paar Stiefel und schon sind wir im Geschäft, wie man so schön sagt. Sieh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, mein Lieber. Jetzt fehlen nur noch die Pheromone. Die findest du in der Little Wonders Educational Facility. Langsam wird das etwas. Jetzt brauchen wir noch die Pheromone und den Stimmenverzerrer. Los jetzt! Wir haben zu tun! Oh, sieh dich an! Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, was? Fehlt nur noch der Anzug. Den findest du bei Failsafe Armored Escorts. Das hätten wir. Jetzt brauchst du noch zwei Dinge. Den Anzug und die Pheromone aus den anderen Labors. Worauf wartest du? Brauchst du eine schriftliche Einladung? Ein guter Anfang. Jetzt musst du nur noch den Anzug und den Stimmenverzerrer aus den anderen Labors besorgen. Dann bist du der perfekte Widerling. Na los! So, jetzt fehlt nur noch der Anzug. Stiefel und Helm. Du musst nun zurück zu Failsafe Armored Escorts und dir einen Anzug besorgen. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ein guter Anfang. Such jetzt einen Anzug und ein paar Stiefel. Ah, du wirst schrecklich Krach machen, aber es ist ein Anfang. Jetzt brauchst du den Anzug und den Helm. Sieh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, scheint mir. Jetzt fehlt nur noch eins. Der Stimmenverzerrer von Optimized Eugenics. Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sisters rauslocken kannst. Jawohl. Jetzt bist du ein Big Daddy. Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Grounds. Hoffen wir, dass die Stiefel hier sind. Ach, schau sie dir an. Obwohl sie eigentlich von ihrem Sammelzwang befreit sind, bringt Souchons mentale Manipulation sie dazu, mit ihrer schrecklichen Tätigkeit weiterzumachen. Sünden wie diese kann kein Mensch wieder gut machen. Hier findest du den Anzug. Fontaine wartet oben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüberzutreten, bevor du weitergehst. Du spielst ein schwaches Blatt, Kleiner. Du bist nur zu gespleist, um es zu merken. Schleich dich lieber nach Hause zu deiner Gänsemutter. Andernfalls wirst du gleich Dreck fressen. Der Trottel ist genau hinter mir. Ich hab seinen Anblick langsam satt. Letzte Chance, Kleiner. Gib auf, dann überlasse ich diesen Schrotthaufen dir und deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture ein Aquarium. Komm schon, Kleiner. Du willst es wirklich wissen, ha? Du hast schlechte Karten auf der Hand, Kleiner. Du bist erledigt, hast du verstanden? Ich hab alle Trümpfe in der Hand. Du gibst gleich den Löffel ab. Mach schon, komm her, wenn du dich traust. Das Adam strömt nur so in dich hinein, Kleiner. Du denkst, du hättest Kraft? Gegen dich 20 Wattbirne strahle ich wie die Lichter einer ganzen Stadt. Du denkst, du könntest mich fertig machen? Was glaubst du denn eigentlich, wer dich erschaffen hat? Wenn ich mit dir fertig bin, kümmere ich mich um die ganze Mutter und ihre Küken. Let's go! This way! Schnapp ihn dir! Na los, los! Bitte, Papa Souchong, ich will nicht auf den Tisch. Hier, nimm! Steck sie dem bösen Mann rein! Worauf wartest du? Nimm die Nadel! Schnapp ihn dir, Mr. B! Den Reißverschluss auf, Mr. B! Zieh ihn auf! Mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Miss Tenenborn! Miss Tenenborn! Tick, tack, tick, tack. Langsam wird die Zeit knapp. Sie wollten dir alles geben, habe ich recht? Und als Gegenleistung hast du ihnen das gegeben, was ich von dir erwartet habe. Brutale Gewalt. Du hast dir genommen, was du wolltest. Alles Adam, alle Macht. Rapture hat vor dir gezittert. Aber selbst das war dir nicht genug. Dein Vater hatte Angst, dass die Welt ihm das Geheimnis seiner Stadt entreißen könnte. Stattdessen hast du das schlimmste Geheimnis der Welt in deine Gewalt gebracht. Sie wollten dir alles geben, habe ich recht? Und als Gegenleistung hast du ihnen gegeben, was man immer von dir bekommt. Brutale Gewalt. Du hast dir genommen, was du wolltest. Alles Adam, alle Macht. Rapture hat vor dir gezittert. Aber selbst das war dir nicht genug. Dein Vater hatte Angst, dass die Welt ihm das Geheimnis seiner Stadt entreißen könnte. Stattdessen hast du das schlimmste Geheimnis der Welt in deine Gewalt gebracht. Man hat dir die ganze Stadt angeboten und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie.